Klangfassade. Diese Aufnahmen stammen vom Strand Reynisfjara in Island. Durch den starken Seegang und die flache Küste werden mit jeder Welle tausende Lavakiesel mitgewaschen.